Das Ereignis. In Gesamtdeutschland stammen die Meinungseliten, also Politiker, Journalisten und Prominente, größtenteils aus dem Westen. Bundeskanzlerin Angela Merkel und Ex-Bundespräsident Joachim Gauck sind da Ausnahmen. Laut der Studie »Wer beherrscht den Osten?« der Universität Leipzig von 2016 sind in den neuen Bundesländern nur 23% der Führungspositionen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft von Ostdeutschen besetzt. Bei Richtern sind es lediglich 13, bei vorsitzenden Richtern sogar nur 6%. Ostdeutsche bekleiden nur 3 von 14 Leitungspositionen der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten MDR, NDR, RBB, die in den neuen Bundesländern senden. Bundesweit ist die Lage noch drastischer. Nur 1,7% der Führungskräfte in der Wirtschaft sind ostdeutsch. Und nur 2 von 200 Generälen der Bundeswehr stammen aus den neuen Bundesländern. Ebenso wie lediglich 5 von 156 Staatssekretären der Bundesregierung im Jahr 2016. Die Westdeutschen machen sich außerdem über sächsische und thüringische Akzente lustig und damit über regionale Identitäten. Der Westen ist zwar von der Nordsee bis zu den Alpen ebenfalls durch Dialekte eingefärbt, die in den Ohren eines Hannoveraners allesamt putzig klingen, aber dort trifft die Häme allenfalls die Schwaben. Die Westdeutschen haben in den neuen Bundesländern eine Atmosphäre der Kränkung und Zurücksetzung geschaffen. Und dann kommt das Ereignis, an dem sich alles entlädt: die Flüchtlingssituation im Sommer 2015. Wieder dringen fremde Männer in das eigene Territorium ein. Und manche im Osten denken sich, die Eliten, die uns schon alles genommen haben, unser Land, unsere Frauen und unsere Würde, lassen das zu. Die Fremden, die nicht dazugehören, bekommen mehr Achtung als wir. Für die jungen Männer, die zum sogenannten Dienstleistungsproletariat zählen, entsteht durch die Flüchtlinge eine echte Konkurrenzsituation am regionalen Arbeitsmarkt. Für die älteren Männer ist eher physische Angst vor den virilen Fremden auf der Straße von Bedeutung, aber vor allem Hilflosigkeit und Zorn auf die Machthaber. Erst wenn sich der Zorn mit Ekel mischt, wird er zur Verachtung, im Extremfall zum Hass. Die Eliten im Westen sind die ungreifbaren Feinde, die jungen Syrer vor Ort wurden für einige zu den Greifbaren.